Hui, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Deutscher und ich bin Italiener. Hui, es ist jetzt Game Over für dich, Hater. Hui, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Italiener und ich bin Deutscher. Ihr seid für mich nur scheiß Heuchler. Hört ihr diesen Track an, Mr. Schiss? This is Hip-Hop, mein nettes Business. Yo, du versteckst dich, was laberst du von Kopfgeld? Guck, wie King Shock dir die Glock an den Kopf hält. Jeder zweite Rapper in Deutschland hat's nicht drauf. Deine Frau kommt zu mir home, du hast's nicht drauf. Hands up, Stricher, ja auch deine schwulen Homes. Ich kämpf mich durchs Leben, so wie Sylvester Stallone. Ich seh'n Penner, der auf dem Boden Gott malt. Du laberst scheiße, Homie, so wie Thomas Gottschalk. Homie, das ist Hip-Hop, das ist die Realität. Du willst Beef, kleiner Spaß, du bist noch in der Pubertät. Du kriegst einen Schock, wenn ich King vor dir steh. Weil du, Stricher, weißt, dass dein Leben zu Ende geht. Wenn JPP mit seinen Lines die Masse bewegt und wenn nach meinem Part die komplette RDB, wenn du mich ficken willst, Homie, da gibt's Vendetta. Ich bin Italiener, ich erschein mit der Beretta. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Deutscher und ich bin Italiener. Homie, es ist jetzt Game Over für dich, Hater. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt ficken wir nicht Missgeburt. Er ist Italiener und ich bin Deutscher. Ihr seid für mich nur scheiß Heuchler. Jock ruft mich an und fragt mich, lass uns doch ein Album machen. Auf jeden ist doch klar, dass wir das in ein paar Tagen schaffen. Ich mag keine halben Sachen, außer bei Bier. Du bist lächerlich, weil du denkst, die ganze Welt gehört dir. Hier JPP, da JPP, egal wo ich bin, hör ich JPP. Was ihr Pisser rappen nennt, ist für uns Business. Und wer die Kings sind? Homes, ihr wisst es, die Welt spielt verrückt, meine Lines sind Killer. Guck, wie ich aufs Gas drück. Kaum hat Jacko abgedankt, haben alle plötzlich wieder seine Platten in der Hand. Homeboy, appellier an dein Verstand. Der Süden übernimmt jetzt das ganze Land. Wenn ich höre, was ihr redet, wird mir schlecht, wie bei einem zu hohen Alkoholpegel. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Deutscher und ich bin Italiener. Homie, es ist jetzt Game Over für dich, Hater. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Italiener und ich bin Deutscher. Ihr seid für mich nur scheiß Heuchler. JPP, Business, Business Scheiß. Ja, Mann, an alle Hater, an alle Fans. Okay, ein Italiener und ein Deutscher. Wir werden euch den Arsch versohlen, ihr Missgeburt. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt finden wir nicht Missgeburt. Er ist Deutscher und ich bin Italiener. Homie, es ist jetzt Game Over für dich, Hater. Homie, wir kommen aus Ravensburg und jetzt ficken wir nicht Missgeburt. Er ist Italiener und ich bin Deutscher. Ihr seid für mich nur scheiß Heuchler. Motherfuckers don't wanna talk no more. Nigga come out with the nines and shit. And I come back this motherfucker and crack this bitch one more time. Niggas don't wanna talk no more, dude. Hell nah, every time, please believe it, the motherfucker sitting right there.